20. Juli 1944. Für Hitlers persönlichen Schutz sorgten wir, das Begleitkommando des Führers und der Reichssicherheitsdienst, der außerdem für die Sicherheit der Minister zuständig war. Die Kameraden vom RSD stammten fast ausnahmslos aus München, denn der Reichssicherheitsdienst war aus einem Kommando von Münchner Kriminalbeamten hervorgegangen. Seit 1933 stand er unter der Leitung des Leutnants der Bayerischen Landespolizei, Johann Rattenhuber. 1944 verfügte der RSD über etwa 250 Mann. In seiner unmittelbaren Nähe duldete Hitler aber nur einen von uns, also einen Angehörigen seines persönlichen Begleitkommandos. Der zum Führerschutz abgestellte RSD-Mann musste etwas entfernt von Hitler und den Kameraden von uns laufen. Letztlich gab es damit nur einen echten Leibwächter, und der war ein eher schwacher Beschützer, wenn man unsere Bewaffnung betrachtete. Anders als die besser ausgestatteten Kameraden vom RSD trugen meine Kameraden und ich nur die zur üblichen soldatischen Ausrüstung gehörende kleine Walter PP Kaliber 7,65 bei uns. Weiter nichts. Dafür blieb das handliche Stück unser ständiger Begleiter. Wir gaben es nie ab, auch nicht im Bereich der Führerwohnung. Wir selbst wurden nicht durchsucht und wir nahmen auch keine Durchsuchungen nach Waffen vor. Notwendige Kontrollen führte der RSD durch. Das Ganze wurde eher lasch gehandhabt. Die wichtigeren Leute hatten ihre Waffenträger dabei und die kannte man mit der Zeit. Die Führerwohnung in der alten Reichskanzlei war lange Zeit faktisch unbewacht, die Pforte am Wirtschaftseingang der Reichskanzlei mit nur einem Posten besetzt. Ich habe dort oft Dienst getan. Manchmal kamen irgendwelche Leute, die man nicht kannte, und wollten jemanden vom Hauspersonal sprechen oder besuchen. War das der Fall, habe ich die jeweilige Person von der Pforte aus angerufen und Bescheid gegeben. Das unbekannte Vorsprachen war also nicht ungewöhnlich. Es wäre wohl ein leichtes gewesen, vorzugeben, einen der Bediensteten besuchen zu wollen, den Diensthabenden mit einem Betäubungsspray oder ähnlichem schnell auszuschalten und über die 22 Stufen, die vom Wirtschaftseingang hinauf in Hitlers Wohnung führten, ins Allerheiligste vorzudringen. Freien Lauf hätte man gehabt, da gab es keinen weiteren Posten mehr. Johann Rattenhuber machte ich einmal auf eine andere Möglichkeit aufmerksam. »Wetten, dass jemand in 2 Minuten von der Straße in Hitlers Schlafzimmer kommen kann?« forderte ich ihn heraus. Dabei dachte ich an den Wirtschaftseingang, aber auch an die Lage des Auswärtigen Amts. Von einigen Fenstern aus waren es keine 3 Meter bis zur Wohnung von Hausintendant Kannenberg in der alten Reichskanzlei. Man hätte vom Nebengebäude aus nur ein längeres Brett hinüberlegen müssen und mit ein bisschen aller Welts Akrobatik wäre man über einen kleinen Balkon an Hitlers Bett gelangt. Man glaubt es nicht, aber es war so. Seine Wohnung wurde nicht eigens bewacht. Auch die Sicherheitsvorkehrungen bei Fahrten Hitlers durch Berlin hatten mich anfangs sehr verwundert. Noch eine Weile nach Kriegsbeginn fuhren er und seine Begleiter in 2 Volkswagen quer durch die Reichshauptstadt etwa zu einem Essen bei Magda Goebbels oder Ingerlei. In seinem Vorläufer des Käfers saßen sein Diener, der Adjutant und der Chauffeur Kempker, in dem anderen der Fahrer Martin Schmiedl und 2 meiner Kameraden. Das war alles an Begleitschutz. Ich selbst habe erlebt, wie sich, wenn wir aus irgendeinem Grund kurz anhalten mussten, sofort eine Menschenmenge um unser Fahrzeug sammelte. Wir hatten dann größte Mühe, die Leute auf Abstand zu halten. Hitler war einige Male sehr verärgert über uns, wenn wir die Person seiner Ansicht nach zu forsch zurückgedrängt hatten. Dabei war seine Umgebung durchaus darauf bedacht, funktionsfähige Sicherheitsstrukturen auszuarbeiten und umzusetzen. Es lag an Hitler selbst, dass es bei den Personenschutzmaßnahmen erstaunliche Lücken gab. Wenn man ihn darauf ansprach, reagiert er regelmäßig äußerst gelassen. Mir passiert schon nichts. Am späten Abend des 19. Juli 1944 saß ich im Nachtzug von Insterburg nach Berlin, und zwar in meinem Kurierabteil. Ich musste den täglichen Postsack der Wolfschanze in die Reichskanzlei bringen. Im Zug verzehrte ich meine Marschverpflegung. Die belegten Brote besonders erlesener Art hatte ich von einer hübsch errichteten Brotepyramide gemopst, die für die Teilnehmer der Lagebesprechung gedacht gewesen war. Zunächst hatte ich nicht gewusst, wo ich sie hineinpacken sollte, doch der Zufall wollte es, dass Bußmann gerade ein Tablett aus dem Arbeitszimmer des Chefs abräumte. Auf diesem lag eine von Hitlers Servietten. Bußmann machte eine wegwerfende Bewegung, als ich ihn fragte, ob ich die haben könne. »Sicher, davon haben wir genug.« Sie trug Hitlers Initialen und war nur für ihn bestimmt. Die übrigen Servietten waren mit den Buchstaben RK für Reichskanzlei bestickt. Meine Frau verbrannte später bei Eintreffen der Russen alles, was für uns gefährlich hätte werden können. Die Serviette hat sie vergessen. Nachdem ich die Post am frühen Morgen des 20. Juli bei Otto Meissner in der Präsidialkanzlei abgegeben hatte, fuhr ich nach Hause. Abends sollte ich schon wieder den Nachtzug zurück nach Rastenburg nehmen, da wollte ich mich noch etwas ausruhen und meine Familie sehen. Vor wenigen Monaten, am 11. April 1944, war unsere kleine Tochter Brigitta geboren worden. Eva Braun hatte uns einen ganzen Berg Babysachen, darunter auch einen Kinderwagen überlassen. Aus dem Bestand, hatte sie abwinkend die überaus nette Geste heruntergespielt, als ich zu bedenken gab, das alles kann ich doch gar nicht annehmen. Ihre erste Autofahrt hatte Brigitta in einer Staatskarosse aus dem Fuhrpark der Fahrbereitschaft der Reichskanzlei genossen. Gerda war zur Niederkunft in ein Mütterheim etwas außerhalb Berlins gegangen, und als es soweit war, dass sie mit dem Kind nach Hause konnte, hörte ich, dass ein Mitarbeiter von Albert Bormann zu einem Staatsgut im Norden Berlins fahren sollte. »Da kommst du doch an dem Heim vorbei, in dem meine Frau ist«, sprach ich ihn an. Der Kamerad fragte bei Bormann nach, und er hatte nichts dagegen, dass man auf dem Rückweg meine Frau und das Neugeborene abholte. So war Brigitta im schwarzen Mercedes aus der Führerwagenflotte kutschiert worden. Die Geburt meiner Tochter war ein freudiges Ereignis, doch fiel es mit diesem Datum zusammen, dass ich, nunmehr also seit dem Frühjahr 1944, erstmals ein irgendwie ungutes Gefühl entwickelte, das mich fortan begleitete. Am Mittag des 20. Juli lag ich im Haus der Schwiegereltern auf der Wohnzimmercouch, um mich von der nächtlichen Fahrt zu erholen. Meine Frau wohnte seit der Geburt von Gitta wieder in Rudow, damit sie in Karlshorst nicht allein war und ihr meine Schwiegermutter bei der Versorgung des Säuglings etwas helfen konnte. Ich war gerade eingeschlafen, da klingelte plötzlich das Telefon. Gerda weckte mich unsanft. »RK!« »Ach, die sollen mich in Ruhe lassen«, murmelte ich schlaftrunken. »Nun nimm schon, es ist dringend!« Vernehmlich seufzend ergriff ich den hingehaltenen Hörer. »Ich solle umgehend in der Reichskanzlei erscheinen, ein Wagen sei bereits unterwegs, um mich abzuholen. Was denn passiert sei, wollte ich wissen. Das ist jetzt nicht die Zeit für Fragen, sofort herkommen!« Ich beeilte mich also und war kaum angezogen, als das Fahrzeug eintraf. Die Reichskanzlei, das ganze Regierungsviertel überhaupt, war umstellt von Truppen des Berliner Wachbataillons unter Major Otto Ernst Rehmer. Im Hof der Reichskanzlei standen etwa 70 Mann. Niemand kam rein oder raus. Trotz der vielen Leute herrschte Totenstille. Irgendjemand arrangierte, dass ich in die Telefonzentrale in der alten Reichskanzlei vorgelassen wurde, meinen Arbeitsplatz. Zwei Kameraden saßen an den Apparaten und machten einen sehr beschäftigten Eindruck. Drumherum formierten sich Rehmers Leute, sogar bis in die Führerwohnung selbst waren einige vorgedrungen. Ratlosigkeit aller Orten. Nur knapp informierte man mich, dass ein Attentat auf Hitler verübt worden sei. Mehr erfuhr ich zunächst nicht. Rehmer befand sich in der Dienstvilla von Goebbels. Es herrschte Unklarheit über die Befehlslage. Mir war mulmig zumute. Was zum Teufel war hier los? Würde gleich eine Schießerei losgehen? Wer war Freund? Wer Feind? Ich blickte mich um. Rehmers Leute sahen nicht minder verängstigt aus. Sie standen unentschlossen herum und ließen meine Kameraden ungestört ihren Dienst tun. Diese telefonierten ohne Unterlass, brauchten meine Hilfe. Es stimmte etwas nicht mit den Telefonleitungen zur Wolfsschanze. Goebbels drang mehrmals auf eine Verbindung zu Hitler und dem Propagandaministerium, und bei uns mussten alle möglichen Leitungen auf ihre Funktionsfähigkeit und Störungsfreiheit untersucht werden. Ich hatte offiziell gar keinen Dienst, war ja auf Kurierfahrt, aber meine Kollegen konnten die Probleme so schnell nicht allein lösen. Ich kannte mich mit der Telefonanlage am besten aus. »Lass mich mal«, erlöste ich einen der verzweifelnden Kameraden. Die hochmoderne Anlage ließ uns nicht im Stich. Es gelang teilweise über Umwege, alle gewünschten Verbindungen zur Wolfschanze für Goebbels herzustellen. Erst später hörte ich, dass die Verschwörer einige Telefonleitungen blockiert hatten. Hitler lebte. Er sprach mit Goebbels, dann mit Rehmer. »Erkennen Sie mich an der Stimme?« fragte Hitler den Major, der bejahte. Hitler befahl Rehmer, sich und sein Bataillon allein seiner persönlichen, also Hitlers Befehlsgewalt, sowie der von Goebbels zu unterstellen. »Sie müssen das jetzt mit Goebbels ausmachen. Ich kann von hier nichts unternehmen.« Damit war der Spuk vorbei. Nur Minuten später sah ich Rehmer im Hof der Reichskanzlei. Plötzlich wurde es hektisch. Ich hörte aufgeregte Rufe. »Schnell, schnell, schnell!« In kürzester Zeit zog Rehmer seine Truppen ab. Die Reichskanzlei war wieder in unserer Hand. Meine Anspannung wich und ich wurde wieder von Müdigkeit überwältigt. Schließlich hatte man mich wegen des Attentats aus dem Mittagsschlaf gerissen. Insgesamt hatte ich nur etwa eine halbe Stunde an meinem Arbeitsplatz verbracht. Die Zeit reichte noch, um mich kurz in mein Dienstzimmer zurückzuziehen und mir in der Küche Verpflegung für die Reise einpacken zu lassen. Wie geplant, konnte ich dann um 21 Uhr vom Anhalter Bahnhof die Rückreise zur Wolfschanze antreten. Noch in der Nacht wandte sich Hitler über eine Radioansprache an die Bevölkerung und sagte, es sei eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherischer, dummer Offiziere gewesen, die ihn habe beseitigen wollen. Er fasse das Scheitern des feigen Anschlags als Auftrag auf, sein Lebensziel weiter zu verfolgen, so wie er es bisher getan habe. Ich hörte es später von der Rede. In dem Nachtzug nach Rastenburg schlief ich die meiste Zeit. Vor lauter Müdigkeit hatte ich mir nur kurz Gedanken machen können, was mich am Ort des Anschlags auf das Leben Hitlers wohl erwarten würde. In den frühen Morgenstunden des 21. Juli erreichte ich die Wolfschanze. Meine Kameraden berichteten mir aufgeregt von dem gestrigen Attentat. Die Lagebaracke sah schlimm aus. Ein Kamerad vom RSD ließ mich hinter die Absperrungen treten und führte mich am Ort des Geschehens herum. Die Bombe wäre wohl für Hitler tödlich gewesen, hätte nicht Generalleutnant Rudolf Schmund, Chefadjutant der Wehrmacht bei Hitler, den Aktenkoffer Stauffenbergs, den der unter dem Tisch platziert hatte, hochgehoben und hinter sich gestellt, weil dieser ihn in seinem Fußbereich störte. Otto Günsche, der bei der Explosion durch das Fenster geschleudert worden war, hatte das beobachtet und meinem Kameraden Arthur Adam berichtet, der es mir so weitergab. Schmund hatte deshalb den Großteil der Sprengladung abbekommen. Adam, der diensthabende Telefonist zur Attentatszeit, war es auch, der Stauffenberg als erster als Attentäter erkannte. Persönlich machte Adam bei Hitler Meldung darüber, dass jener die Besprechung verlassen, Koppel und Mütze aber an der Garderobe hatte hängen lassen. Der Telefonist erinnerte sich, dass er von Stauffenberg dringend angewiesen worden war, einen Wagen der Fahrbereitschaft zu organisieren, der aber nicht zum gewünschten Zeitpunkt eintraf. In der nervlichen Anspannung, von der Adam allerdings nichts bemerkte, hatte Stauffenberg dann wohl Mütze und Koppel vergessen. Zwar war es Stauffenberg gelungen, nachdem die Bombe hochgegangen war, den Führersperrkreis ohne Probleme zu verlassen, er war dann aber am äußeren Sperrkreis zunächst aufgehalten worden. Der Kamerad, der ihn zum Flughafen fuhr, erzählte mir, er habe, als man am Kontrollposten anhalten musste, den Motor abgestellt, und da habe Stauffenberg ihn angeherrscht, er solle bloß den Motor laufen lassen. Stauffenberg wollte angesichts des Stopps mit dem zuständigen Oberstleutnant sprechen, der war jedoch nicht da, und so ließ er sich mit dessen Vertreter verbinden. Rittmeister Leonhard von Möllendorf genehmigte schließlich die Weiterfahrt. Ich wusste, wer Stauffenberg war. In den letzten Tagen auf dem Berghof war er häufiger bei Lagebesprechungen anwesend gewesen. Mir war an ihm nichts weiter aufgefallen, von seinen äußeren Entstellungen einmal abgesehen. Er galt unter uns Kameraden nicht als Hitler-Attentäter. Attentäter war er, ja. Aber sein Attentat richtete sich gegen alle Anwesenden in dem Raum, in dem er die Bombe platziert hatte. Vier Menschen waren letztlich dadurch umgekommen, Hitler nicht. Er hätte sich zum Zeitpunkt der Explosion nicht einmal in dem Besprechungsraum befinden müssen, hätte zum Beispiel zu einem Telefonat herausgerufen worden sein können, was häufig geschah. Auch mich hätte es dann treffen können. Ich habe mir das oft vorgestellt. Ich mache Meldung, dass ich ein Telefonat für den Führer habe und bumm, Aus ist es. Dass mir im Begleitschutz etwas passieren könnte, sicher, das war schon klar. Wir waren ja auch nicht umsonst mit 100.000 Reichsmark lebensversichert. Aber dass ein Attentat gleich so geplant werden würde, dass unsere Leute ohne viel Federlesens mit umkommen sollten, das war uns nie in den Sinn gekommen. Das machte Stauffenberg für uns damals zum Kameradenmörder. Wesentlich Schlimmeres gab es nicht. Rudolf Schmund kannte ich schon, seit er Hauptmann gewesen war, und schätzte ihn. Es traf mich, als er Anfang Oktober an den Folgen seiner Verletzungen im Rastenburger Lazarett starb. Hitler zeigte sich besonders verbittert darüber, dass Stauffenberg sich nach dem Scheitern seines Plans nicht persönlich gerichtet hatte. Das sei feige und eines Offiziers unwürdig gewesen. Hitlers Gegner erreichten mit dem fehlgeschlagenen Attentat jedenfalls, dass er sich wieder unbesiegbar vorkam. Er fühlte sich als Person in seiner unvergleichlich herausragenden Wichtigkeit bestätigt und glaubte an Vorsehung. Sein Standardsatz »Mir passiert schon nichts« erhielt nun eine ganz neue Bedeutung. Die Ereignisse des 20. Juli setzten dahinter jedenfalls ein deutliches Ausrufezeichen. Mussolini hatte noch am Tag des Attentats termingerecht empfangen. Es musste weitergehen. Auch als ich am 21. Juli eintraf, ging alles seinen normalen Gang. Keine besondere Aufregung. Ich beobachtete die Reparatur der Lagebaracke und kam mit den Leuten vom Bautrupp ins Gespräch. Dabei freundete ich mich mit einem der Arbeiter ein bisschen an. Er stammte auch aus Schlesien, wie wir feststellten. Ich schenkte ihm später alle Bilder, die ich von ihm bei der Arbeit an der Lagebaracke machte. Wie hätte ich ahnen sollen, dass mich einmal ein Hollywood-Regisseur nach den Fotos fragen würde? Die Aufnahmen sind jetzt alle in Polen bei den Erben des Mannes. Ich habe keine behalten, ich war ja nie selbst darauf zu sehen. Gegen die Umstürzler wurde schlimmste Rache geübt. Nachdem Stauffenberg und einige Mitverschwörer noch in der Nacht nach dem Attentat zum Tode verurteilt und erschossen wurden, befahl Hitler, die übrigen vor den Volksgerichtshof zu stellen. Unter uns Kameraden sprach man nie über die Prozesse. Es gab Dinge, die machte man nicht zum Thema. Gelegentlich wird heute gesagt, Hitler habe sich Aufnahmen von der Hinrichtung der zum Tode verurteilten Verschwörer vorführen lassen. Das glaube ich nicht. Es passt nicht zu ihm, denn dergleichen war nicht seine Sache. Weder hat er sich meines Wissens je an Bildern makabrer Geschehnisse geweidet, noch konnte er sich überwinden, sich mit irgendeinem menschlichen Elend durch unmittelbaren Augenschein zu konfrontieren. Wenn es sich vermeiden ließ, stellte er sich nicht diesen Dingen. Lazarettbesuche und Ähnliches waren ihm ein Gräuel.